Teneriffa selbst, ne, ist sehr deutschfreundlich, wenn man aus dem Hotel kommt. Und unterscheidet sich von Düsseldorf, weil es nicht an Rhein liegt, sondern gehört zu Spanien, nicht, und heißt Puerto de la Cruz. Und die meisten Leute, die hier Ferien machen, sind wohl überwiegend Urlauber, nicht, Touristen, kann man direkt sagen, alles. Aber, also die Einzelheiten weiß ich auch nicht, aber irgendwie tun die sich alle richtig schön amüsieren. Und da zieht man auch die Gesichter an, dass die fest entschlossen sind, hier mal anständig der Erholung zu suchen. Ne? Und ist ja eine alte Weisheit. Ich suche, so werdet ihr finden. Ja, nun hat die Teneriffa nur ein kleiner Schönheitsfehler, nämlich, dass sie hier nicht baden können. Und zwar liegt das daran, dass die Insel mitten in den Meeren liegt. Ich meine, wenn sie wollen, könnten sie ja versuchen, ob sie in diese Brandung hier können. Wie vor 2 Jahren soll es noch mal einer probiert haben. Deshalb sieht man ihn heute auch so wenig. Außerdem, der Strand hier, der sieht meistens aus wie so eine plattgewalzte Kohlenhalde. Nicht, ist mehr so eine Art Seesand für Schornsteinfeger, nicht? Aber ehrlich, da würde sich doch bei uns an der Ostsee kein Aas in so einen Dreck sonnen wollen. Ja, und deshalb haben sich die Hotels hier alle eigene Swimmingpools zugelegt. Nicht, meistens sehr bequem, direkt an der Straße, nicht? Da ist halt beim Kraulen nicht so langweilig, nicht? Kann man immer schön die Autos hinterher gucken. Aber das Tollste finde ich ja diese Badebecken, direkt am Meer hier. Ah, richtig mit so anständigen, dicke Mauern ringsrum, nicht? Weil dadurch die menschliche Abwässer gar nicht erst in den Ozean gelangen. Und ob sie das glauben oder nicht, die Fische schmecken ja auch wirklich besser. Mensch, das Kind, Fräulein Elvira. Oh, entschuldigen Sie, Senorita. Ich habe Sie glatt verwechselt. Sie riechen genau wie bei uns die Aushilfe von Friseur Koslowski. Ehrlich. Ja, nun, wissen Sie ja vielleicht, dass wir Männer auf die Frauen mit so einem ganz besonderen Organ da, also, dass wir mit diesem Organ ja besonders hinter den Weiber her sind, nämlich mit der Nase. Und da werden Ihnen aber hier Einzelheiten geboten, mein lieber Scholli. Ich weiß ja nicht, ob Sie überhaupt wissen, wie eine Nase so funktionieren tut. Nicht? Das ist ja wie eine moderne Fabrik, habe ich mal gelesen. Und die Dinger hier unten, nicht volkstümlich Nasenlöcher, nicht, die wären in Wahrheit Ansaugstutzen. Oder wenn Sie schon mal niesen müssen, dienen sie als Überdruckventil. Nicht? Und das ist ja aber nicht der Normalfall, sondern in den Normalfall kommt jetzt die ganz gewöhnliche Straßenluft in meinen Ansaugstutzen. Nicht, klettert sie so innen an den Nasenbein immer schön hoch, nicht, an der Scheidewände vorbei, bis an so eine ganz geheime Stelle, nicht, wo nur noch der Hals-Nasen-Frauenarzt mit seinem Horoskop hingucken kann. Nicht, und da stehen ganz viele so kleine Aromastäbchen rum und heißen Geruchszentrum. Nicht, und jedes Stäbchen ist jetzt für so eine andere Chose da. Nicht, eins für Harzer Käse, nicht, eins für die Jasminhecke im Frühling oder für frisch ausgedrückte Zigarrenstummel. Ne, welche bearbeiten nur Bierfahnen, ne, bis hin zu angebrannte Kohlrouladen. Und wenn meine Luft jetzt an diese Stäbchen vorbeikommt, wird sie kurz angehalten, nicht, wie bei der Verkehrskontrolle, nicht, und prüfe das Stäbchen der Einzelheiten und dann machen die sofort eine Meldung an mein Gehirn. Nicht, meinetwegen, Herr Techtmeier hat gerade ein toter Fisch eingeatmet. Nicht, und das Gehirn, das sagt mir dann wieder Bescheid. Und dadurch erfahre ich dann auch, was ich in den Augenblick gerade rieche. Aber hier in Teneriffa, da müssen meine Aromastäbchen aber bald Überstunden machen. Und zwar nur wegen der Weiber. Sie, die haben hier vielleicht eine Aura um sich, die riecht man schon meilenweit. Und zwar nicht etwa wie bei uns im Kino, wenn es heiß ist, sondern ja, mehr so wie in diese Romanhefte. Nicht, wo es doch immer heißt, von der Baronin ging eine Wolke aus, dass der Graf aber ganz betäubt wurde. Na, gucken Sie mal, bei uns in der Siedlung, nicht, da tut doch die Dame von Welt so für ihre schöne Stunden schon mal ein Tröpschen oder Kolonsch hinter der Ohrlappen. Das hat den Nachteil, dass man da ganz schön dicht dran muss, bis dass man die richtig inhalieren kann. Nicht, aber hier... Ich habe gestern eine Frau erlebt, die stand neben ein LKW, und zwar diese, stand die genau neben den sein Auspuff. Ich, aber wenn der Wagen jetzt angelassen wurde, da konnte man die Dame noch durch den Qualm, konnte sie man noch durchriechen. Ich meine, so große Ohren kann doch keiner haben, die muss ich doch das Zeug doch sonst wohin gespritzt haben. Ja, das liegt nämlich an einer Besonderheit von dieser Teneriffa. Die Damen hier, auch die Touristinnen, die dürfen hier alle zollfrei riechen, also fast für die Hälfte vom Preis. Und ist klar, wer zu Hause nur jeden Sonntag so ein Schlückschen Lavendel im Taschentuch spritzen kann, ich muss damit die ganze Woche über gegen einen männlichen Kollegen anstinken im Betrieb, dass der hier dann aber mal so anständig in den Vollen geht. Ja, ich will unserer Mama auch, so ein Pülleken will ich sie mitnehmen. Nur haben die nur alle so ausländische Namen. Ich Kamel Nummer 6, ich Charme de Paris, da weiß man überhaupt nicht, was das eigentlich. Naja, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, werde ich mich hier mal in Ruhe so ein bisschen umriechen. Ja. Übrigens, was für Weiber, de Duftnote, die ist für den Herrn hier de Brennweite. Auch hier gibt es Fotos, Linsen, Blitze, nicht, und alles viel billiger wie bei uns in der Drogerie. Und ich meine, ich verstehe ja nicht viel davon, nicht, aber das hier ist zum Beispiel eine sehr lange Brennweite, nicht, und das hier so eine ganz kleine. Nicht, und eins ist mir ja aufgefallen, je älter die Männer sind, nicht desto mehr kaufen sie sowas. Ja, ich weiß nicht, ob sie das Buch kennen, die Seele, dein Spiegel. Mich hat unser Tutchen angeschleppt neulich, habe ich sie natürlich gleich weggenommen. Nur, da wäre ich aber früher unter der Bettdecke errötet von so schräge Sachen standen da drin. Besonders von einem gewisser Herr Professor Freund, dieses Schwein. Also sieh, wenn der in sein Leben nochmal nach Teneriffa kommt, ob sie es glauben oder nicht, der tät sich aber bei so lange Brennweiten, wer weiß was denken. Ja, wie gesagt, also bei mir ist mit der Brennweite sowieso nichts los, ne? Weil wenn ich zu Hause unserer Mama knipsen will, nicht, dann muss ich jetzt schon Weitwinkel nehmen, nicht, dass die noch am Bild passt, Querformat. Aber ich habe sie ja gewarnt. Ich sag, wenn du noch 20 Pfund zunimmst auf den Fotos, nicht, dann kommt aber eines Tages der Tag, wo sie gar nicht mehr im Dingen, ne, wo das Album überhaupt nicht mehr zugeht. Und jetzt habe ich mir unten so ein Fernrohr geholt. Nicht, das war mal interessant, hier oben zum Ausprobieren. Nicht, kann man zum Beispiel genau kontrollieren, nicht, wie sich unten am Schwimmingpool einer in der Nase bohrt. Nicht, oder unter dieser Kokospalme auf der Wiese, da das Pärchen. Nicht, wie er immer vorsichtig umgucken tut, bevor er da ihr unter der Zeitung fasst. Und zwar ist da hier so ein Schräubsken, nicht? Und je mehr dass sie da dran drehen, desto schärfer wird die Optik, ne? Aber besonders war die Aussicht hier genau gegenüber. Nicht, also, das sind ja hunderte von Schicksalen, nicht, die hinter diese Fenster da zugange sind. Meine, die meisten haben eine Gardinen vor, aber manchmal kriegt man doch so einen Blick mit von diesen Urlaubsfreuden auf Teneriffa. Ne? Ich habe schon drei Leute übrigens erwischt, die genau mit so Fernrohre hierher geglotzt haben. Zwar nicht auf meine Höhe, aber so drei oder vier Stockwerke drunter. Sie, da muss allerhand los sein.